Wenn jeder Mensch gleich nach dem Tod von Jesus Christus im besonderen Gericht, im persönlichen Gericht, gerichtet werden muss, warum müssen wir dann alle beim allgemeinen Gericht gerichtet werden? Wir müssen aus mehreren Gründen alle beim allgemeinen Gericht gerichtet werden. Erstens zur Verherrlichung Gottes. Zweitens zur Verherrlichung Jesu Christi. Drittens zur Verherrlichung der Heiligen. Viertens zur Beschämung der Bösen. Und fünftens, damit der Leib sein Urteil, Lohn oder Strafe mit der Seele empfange. Also Verherrlichung Gottes, weil er, wie Gott alles geschaffen hat und seiner Güte, sowohl als auch seiner Gerechtigkeit, Genugtuung geschaffen werden muss, was hier auf der Erde, in der Erdenzeit alleine nicht geschieht, wenigstens nicht vollständig, durch die Bosheit der Menschen, viel Unrecht ungesöhnt bleibt, viel Gutes unbelohnt bleibt, rein weltlich gesehen, dass also Gott schlussendliche Herrlichkeit und Ehre empfängt, der dann nicht mehr gerüttelt werden kann. Zweitens zur Verherrlichung Jesu Christi, der eben die Krone der ganzen Schöpfung ist, der Sichtbare und der Unsichtbare, damit sein Königtum, sein universelles Königtum von allen gekannt und anerkannt werde, was jetzt auch nicht der Fall ist. Viele schneiden Jesus Christus die Ehre ab, geben ihm nicht die Ehre, mit sogar verraten und so weiter, alles Mögliche. Drittens zur Verherrlichung der Heiligen, damit den Heiligen vor aller Augen Gerechtigkeit getan wird, die auf Erden verspottet, verhöhnt, verlacht worden sind. Selig seid ihr, wenn sie alles Böse fälschlicherweise gegen euch sagen. Der Heiland dann die 8 Seligkeiten zusammenfasst beim heiligen Matthäus. Viertens zur Beschämung der Bösen, damit die Bösen ihren gerechten Lohn, ihre Schande empfangen vor aller Augen. Ja, sie, die gemeint haben, ja, es geht ja auch so, kommen die damit davon, dass sie Böses tun, was ja vieles hier auf Erden ungerecht bleibt, wenn man denkt, allein schon vielleicht sogar die Hälfte aller Gewaltverbrechen oder so, wie manche schätzen, ungesühnt, unentdeckt bleiben, weil Kinder um die Ecke gebracht werden oder alte Personen, geht vieles unentdeckt. Jedenfalls, alle Bosheit wird dann vor aller Augen beschämt. Und fünftens, damit der Leib sein Urteil mit der Seele empfange. Der Leib, der beim Menschen Werkzeug ist, der Seele, muss eben auch Lohn und bzw. Strafe zusammen mit der Seele empfangen. In der Ewigkeit dann im Himmel als gerechten Lohn oder in der Hölle als gerechte Strafe.